Wurf dich! Ruf dich zur Tat, ruf dich zur Pflicht. Die Heimat ist in höchster Not. Widerstand ist das höchste Gebot. Widerstehen den Sirenen, sag Nein zu ihrem Komfort. Deinen Venen treib dich doch stets nach vorn. Das Blut in deinen Venen treib dich doch stets nach vorn. Wir sind dabei von Zerrein, unser Feind in alter Gestein. Schürze den Tod, Kampf im System, revolutionär zusammenstehen. Wir sind dabei, ja, ja, ja. Wir sind dabei, Volkserhalt, ja. Kamerad, verstecke dich nicht. Für dein Volk zeig Gesicht. Trotz Gewalt und Repression. Es bleibt ein Kampf für die Nation. Der Falter stellt die Konvention. Blendgranate, die Funktion. Fall die Stringer darauf rein. Weltanschauung bleibt dabei. Bleib dabei! Wir sind dabei, Volkserhalt.